بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ونستنى بسنة يوم الدين. على صوت بيت الله دمهان دبلتن الله زيق ومتهايد من البروفية محمد صلى الله عليه وسلم من أفعال ديرين دي أن زانا سنة فستهالتن بس أن دن تاك دا أفرشتو. هويت فد إن شاء الله لبي جشوستة دين سبايتن حديث دا فقس شنوي حديث الدشكي، وندس دا حديث von Umar ibn Khattab. Wir haben der erste Hadith, den wir gehört haben, war ein Hadith von Umar ibn Khattab, der zweite ebenfalls. Der erste Hadith, könnt ihr euch noch erinnern, letzte Woche war, wo er gesagt hat, dass die Taten erst zählen, wenn man eine Absicht gehabt hat, und dieser Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Und heute werden wir den folgenden Hadith behandeln. Und zwar berichtet uns Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, er sagte, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Er sagte, während wir beim Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم saßen, إذ ذات يوم eines Tages, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. Er kam plötzlich ein Mann, der hatte ganz weiße Kleider an. شديد سواد الشعر, und sehr dunkelschwarze Haare. لا يرى عليه أثر السفر. Man konnte an ihm nicht erkennen, dass er eine Reise hinter sich hatte. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدْ. Und auch konnte niemand von uns erkannte ihn, niemand von uns kannte ihn. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Er saß sich zum Propheten صلى الله عليه وسلم hin, فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ. Und er machte seine Knie an die Knie des Propheten صلى الله عليه وسلم. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. Und seine beiden Hände machte er auf seine Oberschenkel. وقال يا محمد. Und er sagte, O Muhammad, أخبرني عن الإسلام. Teile mir mit, was der Islam ist. Daraufhin sagte der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم, الإسلام أن تؤمن بالله, أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Islam bedeutet, dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Gesandter ist. وتقيم الصلاة, dass du das Gebet verrichtest. وتؤتي الزكاة, die Zakat entrichtest. وتصوم رمضان, dass du im Monat Ramadan fastest. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Und dass du zum Haus pilgerst, wenn du dahin einen Weg findest. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. Daraufhin sagte der Mann, du hast recht. Und darüber wunderten wir uns. Er fragt ihn und er sagt auch noch danach, er hat recht. قال فأخبرني عن الإيمان. Er sagte, berichte mir, was der Iman ist. Er sagte, الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إيمان bedeutet, dass du glaubst an Allah, an ملائكته, seine Engel, وكتبه, an seine Bücher, ورسله, sind die Gesandten, واليوم الآخر, die Engel und die Gesandten und den jüngsten Tag, und an die القدر von Allah سبحانه وتعالى glaubst. Daraufhin sagte der Mann, Sadaqta, du hast recht. Dann sagte er, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. Sag mir, was bedeutet Ihsan? Was bedeutet etwas auf die beste Art und Weise, schönste Art und Weise zu tun? Er sagte, der Prophet صلى الله عليه وسلم, أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Dass du deinen Herrn so anbetest, als würdest du ihn sehen. Und wenn du ihn auch nicht sehen kannst, so kann er dich sehen. فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَة. Teile mir mit, wann die Stunde eintreffen wird. Dann sagte er, مَلْ مَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. Derjenige, der gefragt wird, weiß nicht mehr Bescheid als derjenige, der die Frage stellt. فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. Dann sag mir wenigstens, was die Vorzeichen davon sind. Dann sagte er, أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ رِعَاءَ الشَّائِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Sagte, teile mir mit, was die Vorzeichen sind, und er sagte als Antwort, dass eine Sklavin ihren eigenen Herrn gebärt und dass du die barfüßigen, nackten Menschen, die Schafshirten siehst, wie sie Gebäude, hohe, lange Gebäude bauen. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل. Danach ist er weggegangen, diese Fragende, und dann nach einer kurzen Zeit hat er zu mir gesagt, O Umar, weißt du, wer gerade diese Frage gestellt hat? Und dann sagte er, قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. Ich sagte, Allah und sein Gesandter wissen besser Bescheid. Dann sagte er, فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. Er sagte, das ist Jibril, Gabriel, der Engel Jibril. Er ist gekommen, um euch eure Religion zu lehren. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist von Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, überliefert worden. Das ist auch sein Wortlaut, den wir ihm vorgelesen haben. Und das ist ein Hadith wie auch der Hadith von Ibn Umar, den wir schon mal vorgetragen haben, der eigentlich den gesamten Islam in einem zusammenfasst oder die wesentlichen Elemente des Islam zusammenfasst. Und wir können sehen in diesem Hadith, dass der Prophet a.s.w. von drei verschiedenen Aspekten den Islam beschrieben. Mit einmal hat er den Islam beschrieben, einmal den Iman beschrieben, einmal den Ihsan beschrieben. Und wir werden natürlich nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen von diesem Hadith, aber wir versuchen inshallah einige wesentliche Aspekte von diesem Hadith näher zu verinnerlichen. Nicht erläutern, sondern erläutern, das ist schon die Erläuterung. Der Fragende hat gefragt, damit die Anwesenden die Fragen beantwortet bekommen. Also ist das schon die Erläuterung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu sagte, während wir beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam, beim Gesandten Allahs saßen, ist eines Tages zu uns ein Mann gekommen. Und er beschrieb diesen Mann als jemanden, der weiße Kleidung anhatte, und also sehr weiße Kleidung hatte, sehr weiße Kleidung angehabt hatte und sehr stark schwarz, sehr dunkelschwarze Haare gehabt hat. Und der Punkt ist ganz einfach, er hat ihn beschrieben nach seinem Aussehen, um zu sagen, wir haben sehr gut erkannt, wie er aussah, aber trotzdem von uns kannte ihn niemand. Und das ist das Seltsame an der Geschichte, weil niemand kannte ihn. Das heißt, es kann nicht sein, dass er aus dieser Umgebung ist, aus dieser Stadt ist, aus diesem Bereich ist, von diesem Stelle der arabischen Halbinsel. Und wenn er schon nicht von der Gegend ist, dann muss man wenigstens irgendwelche Anzeichen von einer Reise sehen. Das heißt, wenn er nicht aus der Stadt kommt, dann muss er von einer anderen Stadt kommen. Und wenn er von Kilometer weit herkommt, dann muss man an ihm Anzeichen einer Reise sehen. Entweder, dass seine Kleider nicht so sauber sind oder dass er nicht ganz gepflegt ist oder dass er Sachen mit sich trägt für eine Reise, die für eine Reise üblich sind, zum Beispiel etwas zu trinken, etwas zu essen oder ähnliches, oder dass er Reisebegleiter hat. All dies war nicht vorhanden. Und natürlich, das Rätsels Lösung kam am Ende des Hadithes, und zwar war das eben kein Mensch, der da ihnen erschienen ist, sondern es war eben ein Engel, der ihnen erschienen ist, und der Engel hat eben wirklich in Wirklichkeit nicht diese Reise, wie man sich vorstellt, auf der Erde hinter sich, sondern er kam eben von oben. Und Umar radiallahu ta'ala anhu sagte, und von uns kannte ihn auch niemand. Und hier lernen wir aus diesem Hadith, dass Jibril alayhi salatu wassalam, das ist der Engel, der letztendlich dann zum Propheten hier gekommen ist, dass er durch verschiedene Art und Weisen dem Propheten alayhi salatu wassalam begegnet ist und dass er manchmal, es gibt drei verschiedene Situationen, sagen die Gelehrten, wie der Jibril a.s. dem Propheten erschienen ist. Einmal eben wie diesem Hadith, dass er in der Gestalt eines Menschen gekommen ist. Und das ist mehr als einmal passiert. Und da kam er einfach in der Gestalt irgendeines Mannes. Entweder man kannte ihn oder man kannte ihn eben nicht, wie in diesem Fall. In anderen Hadithen, man kannte die Gestalt. Man dachte, das wäre eine andere Person, war es aber gar nicht. In Wirklichkeit war es dann Jibril alayhi salatu wassalam. Die zweite Art ist, dass er alayhi salam in der Gestalt des Engels selbst kommt, das heißt in seiner richtigen Gestalt, das ist dem Propheten alayhi salatu wassalam auch zweimal passiert. Und dann ist die dritte Art und Weise, wie Jibril dem Propheten sallallahu alaihi wasallam begegnet, ist, dass er ihm eben begegnet, ohne dass jemand weiß, wo er ist, ohne dass ihn jemand sehen kann. Auch vielleicht der Prophet a.s. kann ihn nicht sehen, sondern er kommt ihm eben unsichtbar und er gibt ihm, dem Propheten a.s. Offenbarung ein. Er sagte, er saß sich dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hin, so wie ein Schüler sich zu seinem Lehrer, das ist gemeint, also wie ein Schüler sich zu benehmen hat bei seinem Lehrer. Es ziemt sich nicht, dass einer, wenn er eine Frage stellt, zu einem Gelehrten geht, dass er steht und der Gelehrte sitzt, sondern man geht auf gleiche Höhe oder sogar niedriger als der Gelehrte, um eben zu zeigen, dass das Wissen über einem steht und dass man diesen Gelehrten respektiert. Dann hat er seine Knie an seine Knie getan. Und das ist auch ein Zeichen, dass er sich ihm, wie sagte, sich vor ihm in einer gewissen Art und Weise erniedrigt, weil er eben ein Gelehrter ist. Und er hat dann seine Hände auf seine Oberschenkel gemacht. Gemeint ist, dass der Fragende hat seine Hände auf seine eigenen Oberschenkel gelegt und hat ihm die folgende Frage gestellt. Das zeigt uns, dass Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu sehr gut im Gedächtnis hat, was da genau passiert ist. Und je genauer ein Mensch eine Begebenheit beschreibt, desto sicherer sind wir, dass er wirklich weiß, was da genau geschehen ist. Ja. Er sagte, O Muhammad, teile mir mit. Ich habe nicht gefunden, warum Jibril alayhi salatu wassalam hier sagt, O Muhammad, und er sagt nicht zu ihm, O Gesandter Allahs. Allahu a'lam. Normalerweise, also es kann sein, dass das gewesen ist, bevor den Menschen verboten worden ist, den Propheten sallallahu alaihi wasallam beim Namen zu rufen. Oder dieses Verbot bezieht sich eben nicht auf die Engel. Oder der Gesandte Allahs, Jibril ist ja auch ein Gesandter Allahs. Insofern ist es eine Unterscheidung zwischen dem einen und dem anderen Gesandten. Wallahu a'lam. Er sagte, O Muhammad, und er benannte ihn bei seinem Namen, Akhbirni anil Islam. Teile mir mit, was der Islam ist. Und der Islam, liebe Geschwister, ist der Name dieser Religion, die alle Regelungen und alle Entscheidungen und alle Anordnungen Allahs subhanahu wa ta'ala in sich impliziert. Und der Prophet a.s.w., wie im Hadith von Abdullah ibn Umar, den wir bereits durchgenommen haben, erwähnte ihm dann die fünf Säulen des Islam, die wir alhamdulillah alle zweifellos kennen. Und deswegen brauchen wir auch nicht darauf näher einzugehen, weil das haben wir alhamdulillah schon beim letzten Mal gemacht. Aber gemeint sind eben das Bezeugnis, das Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Und der Begriff Ashhad kommt vom Begriff Bezeugen. Wann kann man etwas bezeugen? Man kann eine Begebenheit bezeugen, wenn man selbst anwesend gewesen ist und es mit eigenen Augen gesehen hat. Dann kann man vor Gericht Zeuge sein. Ansonsten kann man kein Zeuge sein. Deswegen, die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht über eine Person, die einfach den Islam, die einfach nur nachsagt, was sie hört von anderen, wie zum Beispiel eine Person, die, warum ist sie Muslim? Weil der Vater Muslim ist. Nicht, weil er sich selbst informiert hat, nicht, weil er sich selbst schlau gemacht hat und überzeugt ist und dann einfach glaubt das, was seine Eltern ihm gesagt haben. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, wenn es um Aqidah geht, ob man da auch Taqlid machen darf. Und um auf dem sicheren Weg zu sein, informiert man sich über seine Religion, indem man den Koran liest, indem man liest, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu sagen hat, und dann weiß man sicher, was man zu glauben hat. Dann sagt er, dass du das Gebet verrichtest, die Zakat entrichtest, fastest im Ramadan und dass du die Pilgerfahrt zum Hause vollziehst, gemeint ist zur Kaaba, die in Mekka steht, wenn du dahin einen Weg findest. Das gemeint ist damit, wenn du dazu körperlich und finanziell imstande bist. Und wenn eine Person kein Geld hat, Hajj zu vollziehen, dann ist die Hajj für sie keine Pflicht. Oder wenn die Person nicht dazu gesundheitlich in der Lage ist, vertrauenswürdige Ärzte zu ihm gesagt haben, du darfst nicht gehen, weil wenn du gehst, dann könnte das eine große Gefahr sein für deine Gesundheit. Dann in diesen beiden Fällen braucht eine Person nicht zur Hajj zu gehen. Und es kann sein, dass das ganze Leben so war. Es kann sein, eine Person ist arm ihr ganzes Leben lang, dann lebt sie und stirbt sie, ohne die Hajj vollzogen zu haben. Und Allah wird sie dafür nicht zur Rechenschaft ziehen, weil Allah hat extra gesagt bei der Hajj, dass nur diejenigen, die dazu imstande sind, diese Hajj zu vollziehen, sie müssen sie vollziehen. Wir sind jetzt gerade im 8. oder 7. Monat, die Hajj relativ bald vor den Türen steht. Und man muss sich natürlich vorbereiten ein bisschen. Das heißt also, wer dieses Jahr zur Frau hat, zur Hajj zu gehen, das ist jetzt schon die Zeit, wo er sich darum kümmern sollte, wie er dahin fliegt und wo er dort wohnen wird und ob sein Geld reicht und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, was damit gemeint ist. Dann sagte er, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm die fünf Säulen des Islam erwähnt hat, wunderten sich die Leute, weil der Fragende hat gesagt, du hast recht. Oder das ist richtig, was du sagst. Normalerweise, wenn ein Schüler einem Lehrer eine Frage stellt, dann nimmt er das als neue Information auf, schluckt das und glaubt das. Und er sagt nicht zu seinem Lehrer, ja, du hast recht. Es sei denn, er wollte ihn irgendwie, entweder auf die Probe stellen oder er weiß besser Bescheid als er. Und diesen Fall ist eben der zweite Fall. Jibril a.s. er weiß das, die Fragen, die er stellt. Nur die Frage ist dann, warum hat er dann die Fragen überhaupt gestellt? Und das ist das, was wir öfter sagen, wenn jemand Fragen stellt, dann muss er nicht immer nur Fragen stellen, um sie selbst beantwortet zu bekommen. Das heißt, du stellst nicht nur eine Frage, weil du selbst darüber kein Wissen hast, sondern wenn du der Meinung bist, dass ein bestimmtes Thema unter den anwesenden Muslimen unbedingt beantwortet werden muss, weil das nicht klar ist bei manchen Leuten. Du hast zum Beispiel gesehen, wie jemand einen Fehler gemacht hat im Gebet oder einen Fehler gemacht hat bei irgendetwas anderem im Islam. Und du bist der Meinung, er sollte das schnellstmöglichst erfahren und es kann auch andere unter den Anwesenden geben, die das nicht gewusst haben, dann ist es sinnvoll, dass man diese Frage stellt und damit der Lehrer diese Frage beantwortet und alle davon profitieren. Das ist eben eine schöne Möglichkeit, die Jibril a.s. uns beigebracht hat, denn die Menschen sind unterschiedlich, manche von ihnen mögen darauf hingewiesen werden direkt und manche mögen nicht direkt auf ihre Fehler aufmerksam gemacht werden. Und manchmal ist der Nutzen auch viel größer, weil wenn nur einer die Frage beantwortet bekommt, ist nicht so, wie wenn 20 Leute die Frage beantwortet bekommen. Daraufhin hat Jibril, das wussten sie ja nicht, dass Jibril war, aber daraufhin hat dieser fremde Mann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Frage gestellt, was ist der Iman? Und der Prophet alaihi wasallam hat den Iman hier definiert als den Glauben an Allah, die Engel, die Bücher, die Gesandten, den Glauben an den jüngsten Tag oder letzten Tag, auf Arabisch heißt Al-Yawm Al-Akhir, das heißt der letzte Tag, und der Al-Qadr. Al-Qadr. Was fällt uns dabei auf? Uns fällt eigentlich Folgendes dabei auf. Normalerweise, wenn wir sagen, ein Muslim, dann meinen wir damit einen Anhänger der islamischen Religion. Dann manchmal sagen wir Mu'min. Mu'min ist, besetzen wir normalerweise mit ein gläubiger Mensch, weil Iman auf Arabisch bedeutet der Glaube. Iman übersetzt auf Arabisch ins Deutsche bedeutet der Glaube. Deswegen übersetzen wir meistens der Mu'min mit der Gläubige. Okay? Jetzt ist die Frage, kann ein Muslim sein, wenn er nicht gläubig ist? Oder umgekehrt, kann ein Mensch gläubig sein, wenn er kein Muslim ist? Die Antwort ist, es kommt darauf an, wie man diese Begriffe versteht. In diesem Hadith ist der Iman und der Islam erwähnt worden in einem Zusammenhang. Das heißt, der Prophet wurde gefragt, was ist Islam? Und dann wurde er gefragt, was ist Iman? Und wenn diese beiden Begriffe im gleichen Kontext vorkommen, im gleichen Zusammenhang, dann haben sie unterschiedliche Bedeutungen. Wie in diesem Fall, weil er hat es anders definiert. Wenn allerdings diese Begriffe unabhängig voneinander vorkommen, dann natürlich ist das eine das gleiche wie das andere. Also ein Mensch kann nicht Muslim sein, nach dem Motto, also ein Mensch kann nicht Muslim sein, wenn er nicht im Herzen Glauben hat. Wieso? Dann wäre er äußerlich ein Muslim und innerlich ein Heuchler. Ja? Und ein Mensch kann auch nicht umgekehrt ein Gläubiger sein, innerlich ein Iman haben und dann er handelt nicht. Ja? Deswegen die Gelehrten zweifellos sagen, dass zur Bedingung dafür, dass du überhaupt Muslim bist, dass du auch nach dem Islam handelst. Also einfach nur zu sagen, ich bin Muslim, das ist kein Islam, der von Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert wird. Und deswegen noch einmal, das heißt, es gibt verschiedene Begriffe, die kommen manchmal, die bedeuten eigentlich fast das Gleiche, aber je nach Kontext. Kommen sie zusammen vor im gleichen Kontext, dann haben sie verschiedene Bedeutungen, weil sonst wäre es ja doppelt gemoppelt. Ja? Aber kommen sie in verschiedenen Kontexten vor, das eine in dieser Sura, das andere in der nächsten Sura, das eine in dem Hadith, am nächsten Hadith, dann kann es sehr wohl sein, dass genau das Gleiche damit gemeint ist. Weil der vollkommen ergebene Mensch, der Muslim, der Gott ergebene Mensch, er muss da innerlich und äußerlich ergeben sein, sonst wäre es ja, weil das ist ja eine Eigenschaft eines Munafiq, dass er was anderes nach außen hin zeigt, als er im Inneren im Herzen hat. Der Prophet a.s. hat den Iman definiert mit den 6 bekannten Säulen, die wir alle alhamdulillah kennen. Wir sehen aber, es gibt hier eine Steigerung. Das heißt, der Islam, die ersten 5 Säulen, die er erwähnt hat, das sind, wenn man sie alle genauer betrachtet, Handlungen, die man nach außen hin sehen kann. Okay? Das heißt, du kannst sehen, dass jemand bezeugt, fragst ihn, bist du Muslim? Sagt er, ja. Ich glaube, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Dann fragst du ihn, dann aber betet, das siehst du in der Moschee, dass er betet. Dann Zakat ist auch eine Handlung, die man sehen kann. Das Fasten ist auch in der Regel eine Handlung, die wir alle gemeinsam machen. Natürlich hängt sie hauptsächlich von der Absicht ab, aber im Allgemeinen, das Fasten machen man zusammen, indem man zusammen Sahur einnimmt und dann Iftar zusammen einnimmt. Dann, die Hajj ist auch eine Handlung, die man nach außen hin sehen kann. Aber als es um den Iman ging, ging es um 6 Säulen, die man nach außen hin mehr oder weniger nicht sehen kann. Mehr oder weniger nicht, weil erstens ist der Glaube an Allah und die anderen 6 oder 5 Säulen ist eine Sache, die in erster Linie natürlich den Mensch sehen kann, im Herzen des Menschen. Aber warum habe ich gesagt, mehr oder weniger nicht sehen kann? Weil natürlich der Iman, der zeigt sich. Eine Person kann nicht also im Herzen fest davon überzeugt sein, Muslim zu sein, nach außen hin zeigt er nichts davon. Deswegen jeder Mensch, wie man sagt, die eigenen Hände und die Füße und die Zunge und all dies ist wie ein Übersetzer. Man übersetzt das, was der Mensch in seinem Herzen trägt. Und deswegen manchmal lernt man einen Menschen erst richtig kennen in einer bestimmten Situation. Ja? Und da kommt raus, was in seinem Innersten wirklich drin ist. Das heißt also, man kann nicht immer verbergen, was man im Herzen hat. Ja? Deswegen ist es also, der Glaube zeigt sich natürlich nach außen hin, der Iman zeigt sich nach außen. Auch nach dieser Antwort hat er gesagt, du hast recht, hat der Fragende zum Propheten gesagt, du hast recht, obwohl er selbst die Frage gestellt hat. Danach sagte er, teile mir mit, was Ihsan ist. Ihsan ist ein Wort, kommt vom arabischen Wort Hasan. Hasan bedeutet schön oder gut. Und Ihsan bedeutet eben hier etwas schön und gut machen. Was gemeint ist, nachdem wir den Islam kennengelernt haben, die erste Stufe, auch der neue Muslim, der den Islam neu annimmt, er nimmt erst den Islam an. Er kann nicht den Iman zuerst annehmen. Erst der Islam. Wie? Er bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Er bezeugt nach außen hin. Danach erst tritt der Iman in sein Herz ein. Vorher kann der Iman nicht in sein Herz eintreten. Ja? Es kann zwar sein, dass er an bestimmte Dinge glaubt, aber nicht auf die Art und Weise, wie der Islam es ihm vorschreibt. Und danach wird auch der Iman von ihm erst angenommen. Vor dem Islam läuft nichts. Ja? Deswegen, wenn eine Person sagt, ich glaube an Gott, und ich glaube an alles, was du sagst, das nützt ihm nichts, bis er nicht den Islam annimmt. Weil der Islam ist die Basis unten, dann kommt der Iman darauf und danach kommt der Ihsan darauf. Er wurde gefragt, was bedeutet denn Ihsan? Also wenn ich jetzt bete und faste und Hajj gemacht habe und im Ramadan faste, möge Allah uns Ramadan auch erleben lassen, dieses Jahr ist er bald, inshallah, dann was bedeutet es, diese ganzen Ibadat auf die schönste und beste Art und Weise zu machen? Und er sagte, alayhi salatu wassalam, gemeint ist, Ihsan bedeutet, dass du deinem Herrn so dienst, als würdest du ihn sehen. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, so kann er dich sehr wohl sehen. Das ist die höchste Stufe eines gläubigen Menschen, der Allah subhanahu wa ta'ala quasi immer vor Augen hat. Der weiß, dass Allah ihn jederzeit sehen kann, oder jederzeit sieht, was er gesagt, und dass er niemals alleine ist. Und dass er, wenn er schon immer gesehen wird von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dann sowieso alles macht für Allah. Und dass er nicht, wenn er unter den Menschen ist, besonders religiös ist. Und wenn er alleine ist, dann ist er weniger religiös und so. Und weil er eben Allah subhanahu wa ta'ala sieht, dass er ihn 24 Stunden lang beobachtet. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch im Koran, وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَكَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Das heißt, er ist Wächter über euch. Er wacht über euch, er beobachtet uns, subhanahu wa ta'ala, in jedem einzelnen Augenblick. Und wenn ein Mensch diese Stufe erreicht hat, dann wird sein Gebet anders aussehen. Dann wird sein Gebet anders aussehen, als eine Person, die ihr Gebet verrichtet, um eine Pflicht zu verrichten. Oder eine Person, die ihr Gebet verrichtet, damit sie gesehen wird von anderen Leuten. Oder eine Person, die ihr Gebet verrichtet und mit den Gedanken öfter abschweift. Nein, eine Person, die Allah so anbetet, als würde er die ganze Zeit merken, dass er beobachtet wird, das ist eine Person, die höchste Stufe erreicht hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Stufe erreichen lassen. Und das heißt ja nicht, dass eine Person, wenn er diese Stufe erreicht hat, dass er jetzt immer da oben irgendwie schwirrt. Nein, es kann sein, ein Gebet klappt wunderbar. Und dann das nächste Gebet, du bist dann nicht mehr so konzentriert. Aufgrund einer Sünde, die du erworben hast, aufgrund von Umständen, die um dir herum sind. Und dann im nächsten Gebet bist du wieder, Alhamdulillah, oben. Oder ein Teil des Gebetes bist du sehr aufmerksam. Und ein Teil des Gebetes bist du nicht so aufmerksam. Wie der Prophet darauf erwiesen hat. Das will also damit sagen, es sind nicht irgendwie drei Stufen, die du bist entweder da oder da oder da. Nein, die Sache ist, der Iman steigt und sinkt beim Menschen und der Mensch ist nicht immer gleich. Manchmal ist sein Iman stark. Und wie wir heute, subhanallah, in der Khutbah gehört haben, im Hadith von Hanzara, radiallahu ta'ala anhu, da war es ja auch so, er sagte, wir waren beim Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und er hat uns ermahnt und hat uns über die Hölle berichtet und über das Paradies berichtet. Und er hat das uns so dargestellt, als würden wir es mit eigenen Augen sehen. Das ist die Ihsan-Stufe. Und möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Das ist die Ihsan-Stufe von Abu Bakr, die im Hadith erwähnt ist, und von Hanzala ibn Amr, radiallahu anhu. Danach sagte er, wenn wir dann aber nach Hause gehen und mit unserer Familie zusammen sind, unsere Kinder zusammen sind, dann vergessen wir vieles von dem, was wir in der Moschee beim Propheten s.a.w. gehört haben. Und dann hat er sich selbst der Heuchelei bezichtigt. Und dann ist er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Abu Bakr gegangen, weil Abu Bakr dasselbe Problem hatte. Er hat auch gesagt, bei mir ist es genauso wie bei dir, O Hanzala. Dann sind sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und sie haben zu ihm gesagt, O Gesandter Allahs, also der Hanzala selbst spricht, O Gesandter Allahs, Hanzala ist ein Heuchler. Er sagte sich selbst, ich bin ein Heuchler geworden. Und im Arabischen, liebe Geschwister, Heuchler bedeutet Munafiq. Und Munafiq kommt vom arabischen Wort, oder von den drei Worten Nun, Fa und Qa. Nun, Fa, Qa. Und dieses Wort, die Gelehrten sagen, warum heißt ein, also jedes Wort im Arabischen hat eine tiefgründigere Bedeutung. Es ist nicht nur einfach Heuchelei. Auch im Deutschen, ich bin sicher, wenn du nachschlägst und du suchst, wirst du finden, was Heuchelei eigentlich bedeutet. Ja? Heuchelei heißt, hat bestimmt eine tiefgründigere, ursprüngliche Bedeutung. Wenn du die herausfindest durch das Duden dann, oder durch irgendein anderes Wörterbuch, dann verstehst du das Wort viel besser. Als die anderen Menschen das verstehen. Das Wort Munafiq, liebe Geschwister, heutzutage, wenn du einen Tunnel schaust, einen Tunnel, der durch den Berg gehauen worden ist oder gegraben ist, das nennt man auf Arabisch auch Nafaq. Nafaq, das ist ein Tunnel. Okay? Und die Gelehrten sagen, ursprünglich ein Munafiq heißt, warum Munafiq? Warum? Weil es gibt ein Tier, dieses Tier heißt Wüstenspringmaus. Ein Tier, wenn ihr guckt im Internet, das sieht aus wie eine Maus. Dieses Tier lebt offensichtlich in der Wüste, es ist nicht Wüstenspringmaus. Okay? Vielleicht lebt es heutzutage öfter im Zoo. Aber dieses Tier, Wüstenspringmaus, sie hat unterirdische Gänge im Boden. Okay? Und sie hat mindestens zwei Gänge. Durch den einen geht sie rein, durch den anderen geht sie raus. Und deswegen sagen die Gelehrten, der Heuchler heißt Heuchler, weil er, wie diese Wüstenspringmaus, er geht in den Islam von einer Seite rein, und durch ein anderes Loch geht er wieder raus. Als hätte er zwei Gesichter. Er zeigt sich einmal von der einen Seite und er zeigt sich einmal von der anderen Seite. Ja? Das ist einer der Gründe, warum. Und jedes arabische Wort, subhanallah, hat eine tiefgründigere Bedeutung, wodurch man das Wort viel besser verstehen kann. Natürlich, die Heuchelei ist Stufen. Also die Heuchelei, die Hanzala, radiallahu anhu, sich hier vorgeworfen hat, ist sicherlich nicht die Heuchelei, die einen aus dem Islam rauswirft. Also es gibt große Heuchelei, gemeint ist große Heuchelei, wenn einer wirklich so tut, als wäre er Muslim, er ist gar kein Muslim im innersten Herzen, er hat überhaupt nichts mit dem Islam zu tun, er will auch mit dem Muslim gar nichts zu tun haben, sondern er ist Muslim, weil er hat was davon, er kriegt Zakat oder er kriegt was nicht was. Aber die Heuchelei, von der er hier spricht, der Hanzala radiallahu anhu, ist sicherlich die Heuchelei im kleineren Sinne gemeint. Das heißt, dass er will sagen, O Prophet, bei dir sind wir sehr gläubig und unser Iman ist so stark, dass wir die Hölle und Paradies vor unseren eigenen Augen sehen können. Wenn wir nach Hause gehen, dann vergessen wir vieles von dem, was du uns gesagt hast. Der Prophet a.s. hat ihm dann das Bild wieder gerade gerückt und hat zu ihm gesagt, sinngemäß, dass es keine Heuchelei. Er sagte zu ihm, O Hanzala, sa'atan wa sa'a. Das bedeutet auf Deutsch übersetzt ungefähr, mal so, mal so. Der Mensch kann also nicht immer auf dem höchsten Level sein. Das geht nicht. Und der Mensch ist nicht so gebaut wie ein Engel. Die Engel, sie können von Anfang oder müssen teilweise vielleicht sogar von Anfang ihrer Existenz bis zum Ende, bis sie sterben, müssen sie Allah subhanahu wa ta'ala dienen und anbeten. Der Mensch kann nicht. Der Mensch ist schwach. Der Mensch braucht Zeit, der sich ausruht, der sich amüsiert, in der er sich wieder Kraft tankt, ja? Der Ablenkung sucht, damit er wieder gestärkt ist für die Ibadah. Aber der Mensch kann nicht 24 Stunden lang Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah machen. Das kann er nicht. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, لو كنتم تكونون كما تكون قلوب لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn eure Herzen immer so wären, wie sie sind, wenn sie Allahs gedenken, dann würden die Engel euch sogar mit dem Handschlag auf den Straßenwegen begrüßen. Ja, das heißt, es ist also ein, dann werdet ihr wie Engel. Aber das könnt ihr nicht. Ihr seid nicht so erschaffen worden. Deswegen mal so, mal so. Ja? Und mal so bedeutet eben einmal Ibadah und einmal Mubah. Einmal Ibadah und einmal Dinge, die Mubah sind. Das heißt, erlaubt sind, wie zum Beispiel im Hadith erwähnt, er sagte, wenn er nach Hause geht, dann lacht er mit seinen Kindern und spielt er mit seinen Kindern, mit seiner Frau. Und all diese Dinge sind Dinge, die Alhamdulillah mubah sind und erlaubt sind. Ja. Dann, liebe Geschwister, hat der Fragende dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgende Frage gestellt. Er sagte, فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. Das heißt, sag mir sag mir, wann die Stunde eintrifft. As-Sa'a auf Arabisch hat auch viele verschiedene Bedeutungen. Sa'a kann bedeuten eine Stunde. Sa'a kann bedeuten eine Zeitspanne. Sa'a kann bedeuten die Uhr. Und Sa'a bedeutet hier der Tag, wann die Stunde eintrifft. Die Stunde, sag mir, wann die Stunde eintrifft. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also Jibril fragt jetzt den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wann ist der Tag der Auferstehung? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der gefragt wird, weiß nicht besser Bescheid als der, der fragt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste sehr wohl Bescheid, wer der Fragende ist. Das ist Jibril alaihi wasallam. Aber egal, auch wenn er nicht gewusst hätte, wer das ist, er hätte immer antworten können mit der gleichen Antwort, weil niemand kennt die Antwort außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagte im Koran, Surat Luqman, Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Das heißt, wahrlich, bei Allah liegt das Wissen um die Stunde. Bei Allah ist das Wissen um die Stunde. Und deswegen wissen wir, dass egal welcher Mensch behauptet, es gibt manche Menschen, die machen so Berechnungen und die sagen, der Tag der Auferstehung findet statt in so und so vielen Tagen, in so und so vielen Jahren. All das wissen wir, ist falsch und widerspricht der Aqida der Muslime. Und niemand weiß, wann der Tag der Auferstehung eintrifft, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Weil selbst wenn du wüsstest, wann das Ende der Welt ist, das heißt, weil kein Mensch mehr auf dieser Welt leben wird, trotzdem wüsstest du nicht, wann der Tag der Auferstehung stattfindet, weil Tag der Auferstehung ist danach. Ja. Und sowieso ist diese Angelegenheit eine Angelegenheit, die nicht weiter sehr wichtig ist. Warum? Weil der Mensch für ihn, wann beginnt denn für ihn der Tag der Auferstehung schon? Theoretisch beginnt für ihn schon, sobald er gestorben ist. Sobald der Mensch gestorben ist, kann er sowieso nicht mehr handeln, kann er sowieso nichts mehr Gutes machen. Das heißt, warum will er denn unbedingt wissen, wann Allah subhanahu wa ta'ala Israfil anordnet, ins Horn zu stoßen, wofür, oder in die Posaune zu stoßen? Weil sowieso sein Leben wird zu Ende sein, wenn der Engel des Todes zu ihm kommt. Und derzeit, bis Tag der Auferstehung, ist für dich relativ irrelevant, was deine Taten angeht. Ansonsten ist es für dich sehr relevant, weil das ist die Zeit, in der du dich in deinem Grab befindest. Und deinem Grab, wissen wir, ist entweder ein Garten der Gärten des Paradieses oder eine Grube der Gruben der Hölle. Auch wenn man das nicht sehen kann, aber trotzdem glauben wir, dass es so ist, weil der Prophet ﷺ uns das so mitgeteilt hat. Dann, liebe Geschwister, wurde der Prophet ﷺ, wie gesagt, er wurde gefragt, über wann ist der Tag der Auferstehung? Er sagt, der Fragende weiß nicht besser Bescheid, der Fragende ist Jibril, weiß nicht besser Bescheid als der Gefragte, das ist Muhammad ﷺ. Aber trotzdem hat der Prophet uns mitgeteilt, dass der Tag der Auferstehung an einem Freitag stattfindet. Also wie heute, der Freitag, der Tag der Auferstehung, brauchst du nicht erwarten an einem anderen Tag, außer an einem Freitag. Und deswegen heißt es im Hadith über den Propheten, dass jeden Freitag jedes Getier hat Angst, dass das der Tag der Auferstehung sein kann. Außer die Menschen und die Djinn. Weil sie wissen, weil sie sind nicht Allah subhanahu wa ta'ala dieser Hinsicht so nahe, sondern sie sind oft unachtsam und sie sind oft, wie sagt man, achtlos gegenüber den Geboten Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man den Geboten gegenüber Allahs oft unachtsam gegenüber ist, das heißt, man denkt nicht viel daran, man achtet nicht auf alles, was Allah sagt, dann wird man auch im Herzen von Allahs, vom Gedenken Allahs abschweifen und deswegen wird man nicht dieses Gefühl haben, was andere haben. Dann wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, er sagte, dann teile mir wenigstens mit, was die Vorboten sind. Die Vorboten, Amarat, gemeint sind die Zeichen, die Vorzeichen des jüngsten Tages. Die Vorzeichen des jüngsten Tages, liebe Geschwister, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns in verschiedenen Hadithen mitgeteilt. Und davon gibt es, die Gelehrten teilen sie in große und in kleine Vorzeichen ein. Die großen Vorzeichen sind 10 an der Zahl. Und davon ist noch kein einziges eingetroffen. Und die kleinen Anzeichen sind sehr viele. Allahu a'lam, ob sie zählbar sind, sie sind sehr viele, über die er uns berichtet hat. Und er hat in diesem Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, uns über einige Vorboten des jüngsten Tages berichtet, wie gesagt, Allah. Und ein wesentlicher Unterschied zwischen den großen und den kleinen Zeichen ist, dass wenn die großen eintreffen, dann geschieht das hintereinander. Das heißt also, sobald das eine Zeichen vorbei ist, kommt das nächste, dann das nächste, dann das nächste, dann das nächste, bis das 10. eintrifft. Und dann ist alles vorbei. Und diese, aber die kleinen kann sein, eintrifft heute ein, das nächste in 20 Jahren, das nächste in 100 Jahren. Allah weiß alleine, wann diese kleinen Zeichen eintreffen. Und ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen den großen und den kleinen Zeichen ist, dass die großen sind ganz am Ende der Zeit und die kleinen nicht ganz am Ende. Und ein weiterer Unterschied ist, dass zu den großen 10 Zeichen gehören Zeichen, die, wenn sie eintreffen, dann hat das eine entscheidende Bedeutung für die Menschen. Und zwar meine ich speziell den Sonnenaufgang im Westen. Die Sonne geht jeden Tag im Osten auf und im Westen unter. Und eines Tages wird Allah subhanahu wa ta'ala von der Sonne genau umgekehrt verlangen, dass sie im Westen aufgeht. Und das ist ein entscheidender Zeitpunkt. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die Tauba so lange nicht angenommen wird, bis die Sonne im Westen aufgeht. Das heißt also, wenn dieses Zeichen eintrifft, dann wird es keine Möglichkeit mehr geben für die Menschen, Tauba zu machen. Wie bitte? Also die Tauba wird so lange angenommen werden, bis die Sonne im Westen aufgeht. Sobald die Sonne im Westen aufgeht, wird sie nicht mehr angenommen werden. Das heißt, weil das ist ein so großes Zeichen und Wunder, dass wenn du das Paradies und die Hölle mit eigenen Augen siehst, dann ist es keine Frage des Glaubens mehr. Dann weißt du es. Dann ist es keine Frage von Prüfung mehr. Dann hast du die Prüfung schon, das ist schon gezeigt, die Prüfung. Das ist, woran du glaubst. Die Prüfung war, dass du glaubst an Himmel und Hölle. Und wenn du sie mit eigenen Augen siehst, musst du dann die Prüfung machen. Ja? Und deswegen ist es keine Frage des Glaubens mehr. Und deswegen es ist es eine große Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir die anderen Zeichen mitsehen dürfen, damit wir, wenn wir sie sehen, sagen, okay, der Prophet hat die Wahrheit gesprochen oder auch andere Zeichen wie der Koran. Er sagte, dass die Sklavin ihren eigenen Herrn gebärt. Manche Gelehrte sagen, das ist ein Hinweis darauf, dass es wieder viele Kriege geben wird zwischen Muslimen und anderen Nationen. Und dann, ihr wisst so, denn wenn es Kriegsgefangene gibt, dann werden die teilweise versklavt. Und eine Sklavin, wenn sie von ihrem Besitzer schwanger wird und ein Kind gebärt, dann ist sie immer noch eine Sklavin, aber sie darf nicht mehr verkauft werden. Und das Kind von ihr ist ein freies Kind. Das Kind von ihr ist ein freies Kind Und das ist sozusagen, wenn es frei ist, dann ist es auf der gleichen Ebene wie der Besitzer der Sklavin. Und in diesem Fall sagten sie, deswegen sagten manche Gelehrte, das ist damit gemeint, dass sie ihren eigenen Herrn gebärt, weil ihr eigenes Kind ist sozusagen frei und sie selbst ist immer noch versklavt. Das heißt, ihr eigenes Kind ist hierarchisch, steht über ihr. Und dass du die barfüßigen, nackten Schafshirten siehst, wie sie hohe Gebäude bauen, das ist auch ein Zeichen der Stunde, das gemeint ist, dass die Leute aus dem Land zurück in die Stadt gehen. Dass die Leute aus dem Land, die vorher barfüßig mehr oder weniger rumgelaufen sind, mit relativ wenig Kleidung und wenig Besitz, und die dann zur Stadt zurückgehen. Was heißt zurückgehen? Dass sie zur Stadt flüchten, aus welchen Gründen auch immer, und dort sich niederlassen und sozusagen die Arbeit auf dem Feld unterlassen und in der Stadt wohnen und dann dort Gebäude bauen, weil in der Stadt hat man Gebäude, auf dem Land oder in der Wüste hat man, als Nomadenvolk hat man keine Gebäude, hat man keine Steine, man hat Zelte oder ähnliches. Danach ist der Fragende weggegangen und Umar radiallahu ta'ala anhu sagte, da bin ich eine Weile da gesessen und danach sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Umar, weißt du, wer der Fragende gewesen ist? Dann sagte ich, Allah und sein Gesandter wissen besser Bescheid oder Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Das ist einer der schönsten Ausdrücke, die man sagen kann, wenn man nicht Bescheid weiß, dass man einfach sagt, Allahu a'lam, Allah weiß am besten Bescheid. Dann sagte er, das war Jibril, er ist gekommen, um euch eure Religion zu lehren. Wie ich gesagt habe, wir lernen aus diesem Hadith, Jibril, der weiß diese Fragen alle. Denn er ist der Botschafter zwischen Allah und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber damit die anwesenden Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie viele Dinge in der Religion nicht wissen und die lernen müssen, und damit die Leute auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie Fragen stellen sollen, um ihre Religion zu lernen, hat Jibril alaihi salatu wasalam ihm diese Fragen gestellt. Und natürlich, Jibril alaihi salatu wasalam, ein Engel, der darf nur herabsteigen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm das erlaubt. Wie es in einer Überlieferung heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Engeln gesagt hat, es wäre schön, wenn du uns öfter besuchen kommst. Also nicht nur so selten, komm doch öfter uns besuchen. Denn was gibt es Schöneres, als Besuch von einem Engel zu bekommen? Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala eine Ayah in Surat Maryam herabgesandt, wo es heißt, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und dass die Engel sagen sollen, wir steigen nur hinab mit dem Befehl unseres Herrn. Wir steigen nur hinab mit dem Befehl unseres Herrn. Insofern, die Engel wollen sagen, wir sind Gott ergebende Diener und wir dürfen nicht machen, was wir wollen, sondern wir bewegen uns nur, wenn Allah, unser Herr, uns eine Erlaubnis dafür gegeben hat. Dieser Hadith, liebe Geschwister, hat einen wesentlichen Grund, warum er überhaupt überliefert worden ist. Denkt nicht, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, oder zumindest denkt nicht, dass alle so waren, dass sie in der Moschee saßen und den Menschen nach und nach Hadithe aufgesagt haben. Das haben manche gemacht, die sehr viel auswendig konnten und sich alhamdulillah nicht um ihr tagtägliches Brot kümmern müssten, wie Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Und deswegen gehörte er auch zu denjenigen Sahaba, die meisten Hadithe überliefert haben. Sondern die viele Hadithe wurden nur überliefert, weil es ein bestimmtes Ereignis sich ereignet hat. Es gab eine bestimmte Begebenheit, einen bestimmten Anlass, der den Sahabi dazu gebracht hat, diesen Hadith zu erzählen. Und dass jeder von uns weiß das. Manchmal spricht man zusammen und dann während des Gespräches ist ein bestimmtes Wort oder ein bestimmter Satz ist Anlass dafür, dass eine bestimmte Sache einfällt, dann erzählt man, dann sagt man, ja, mir ist das auch schon mal passiert und so weiter und so fort. Und ebenso war es in diesem Fall, dass weil es wundert uns manchmal, wie kann es sein, dass bestimmte Hadithe nur von einem bestimmten Sahabi überliefert worden sind. Wie zum Beispiel der erste Hadith, der Hadith von letzter Woche, der Hadith von Umar, innama al-a'malu binniyat, also die Taten zählen erst mit Absichten. Dieser Hadith ist einer der wichtigsten Hadithe, die wir kennen. Die Gelehrten sagen, dieser Hadith macht ein Drittel des Wissens aus. Ja? Und der Prophet ﷺ hat diesen Hadith auf Minbar gesagt, auf der Kanzel. Das heißt, es waren viele Leute anwesend. Nicht nur Umar, radiallahu ta'ala anhu, sondern andere auch. Aber wieso nur Umar ist der Einzige, der diesen Hadith überliefert? Ja? Es hat viele Gründe. Unter anderem derjenige, den ich genannt habe, dass die Sahaba nicht den Hadith, die sitzen nicht und erzählen einen Hadith nach dem anderen, sondern es gibt, ergibt sich eine Situation, oder sie werden gefragt nach einer bestimmten Angelegenheit in der Religion, dann erinnern sie sich an den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam und dann teilen sie ihn den mit. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man fragt, weil, dazu, weil der Gelehrte oder der Imam, der weiß auch nicht immer, was die Leute gerade brauchen. Deswegen, wenn die Leute fragen, dann fällt einem vielleicht ein und sagt dann, der sagt Allah für die Frage, das hat ihm sozusagen eine weitere Tür geöffnet, dass er über ein wichtiges Thema sprechen kann. Was war das Ereignis in diesem Fall? Das Ereignis in diesem Fall, liebe Geschwister, war ganz einfach. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Sache vorausgesagt, die es in der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages geben wird. Und das ist ein Ereignis, das sich ereignet hat. Und das war eine Voraussage, die er gemacht hat. Und die hat sich sehr schnell bewahrheitet nach seinem Tod schon, sallallahu alaihi wasallam. Und offensichtlich, und vielleicht, ja, Allahu a'lam, auf jeden Fall nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat sich das schon bewahrheitet. Und zwar hat ein Mann namens Ma'bad al-Juhani, der hat angefangen, etwas zu behaupten, was gegen die Aqida von Ahle Sunnah ist, gegen die Aqida der Sahaba gewesen ist. Und natürlich kann man nur antworten auf solche neue Angelegenheiten, wenn man tiefgründiges Wissen hat und gut, eine gute Basis hat in der Religion. Dieser Mann namens Ma'bad al-Juhani hat Al-Qadr geleugnet. Al-Qadr, was bedeutet Al-Qadr? Darüber werden wir, und das können wir jetzt einschieben, damit wir verstehen, warum wir überhaupt, was wir überhaupt gerade sagen. Al-Qadr, liebe Geschwister, bezeichnet im Grunde genommen nichts anderes, als dass wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala gewusst hat, was geschehen wird. Al-Qadr bedeutet also das Wissen Allahs, was geschehen wird. Das ist alles, was wir, das ist der wesentliche Element aus Al-Qadr, an den wir alle glauben, weil das eben einer der sechs wesentlichen Elemente des Islam ist. Ich vermeide diesen Begriff Qadr zu übersetzen mit der göttlichen Vorherbestimmung, weil dieser Begriff Vorherbestimmung impliziert eine Art Prädestination. Das heißt, impliziert eine Art, als hätte Allah sozusagen vorbestimmt, was geschehen muss und wir hätten daran keine Wahl. Aber das ist nicht gemeint mit dem Begriff Qadr. Und wer das nachlesen möchte in den Büchern der Aqida, wird das auch deutlich finden, dass es kein Gelehrter so ausgelegt hat. Und das ist halt immer ein Problem der Übersetzung. Und deswegen ist es natürlich selbstverständlich, auch wenn ich manche Begriffe übersetze ins Deutsche, wie Muslim oder besonders Mu'min, der Gläubige und so, das bedeutet nicht, liebe Geschwister, dass Übersetzung besser ist. Nein, es kommt auf die Person an, mit der du sprichst. Also wenn du mit einem Deutschen sprichst und du verwendest den Begriff Mu'min, Muslim, Qadr und so, der versteht gar nicht, was du sagst. Okay? Aber wenn du mit einem Muslim sprichst, dann benutzt doch bitte die Begriffe Iman, Islam, die Fachbegriffe, weil wenn er das nicht weiß, dann fragt er nach und dann erklärt man es ihm. Okay? Aber jetzt in diesem Fall ist es wirklich besser, dass man den Begriff Qadr so lässt, wie es besteht. Es sei denn, man findet eine bessere Übersetzung dafür. Unter Qadr verstehen wir wesentlich vier Aspekte, liebe Geschwister. Wer diese vier Aspekte glaubt, daran glaubt und sie verinnerlicht und keinen Zweifel daran hat, dessen Iman an Al-Qadr ist vollkommen. Vollkommen. Und die Details von diesen Angelegenheiten lassen wir für die Gelehrten der Aqida. Aber der wesentliche Aspekt, der erste ist, dass wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß. Und er wusste also auch, was geschehen wird, noch bevor er uns erschaffen hat. Noch bevor er uns gegeben hat, wusste er schon, was wir tun werden, wie wir handeln werden, wie wir uns entscheiden werden, was wir sagen werden, ob wir gläubig werden, ob wir ungläubig werden. Allah subhanahu wa ta'ala, weil er eben alles weiß, wusste er das bereits schon, bevor es geschehen ist. Einfach, jeder von uns glaubt an den Namen Al-Alim. Al-Alim bedeutet der Allwissende. Punkt. Oder Allah sagt im Koran an mehr als einer Stelle, Wallahu bi kulli shay'in alim. Und Allah hat Wissen über alle Dinge. Punkt. So einfach ist unsere Aqida. Aqida ist eines der einfachsten Aspekte, wenn man die ganzen Sekten ausblendet. Ja? Sobald man die Sekten einblendet, wird es problematisch, um die anderen zu verstehen. Aber der eigene Aqida, Alhamdulillah, ist eine sehr, sehr einfache Angelegenheit, die jeder Mensch verstehen kann, wenn er den Koran liest. Jeder Mensch, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Khutba gehalten über Aqidah, über andere Angelegenheiten, und die Leute, die anwesend waren, das waren keine, es geht jetzt nicht um Abwertung, aber es geht darum, damals gab es keine Schulen in dem Sinne wie heute und Universitäten. Manche von ihnen, oder besser gesagt, die meisten von ihnen konnten nicht lesen und nicht schreiben. Ja? Und nicht lesen und nicht schreiben zu können und trotzdem Wissen zu haben und weise zu sein wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist ein Merkmal, oder ist ein positives Merkmal. Ist ein positives Merkmal. Weil eine Person, die nicht gelesen hat und nicht geschrieben hat, und sie hat das ganze Wissen im Kopf, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist ein positives Merkmal. Das ist eine positive Eigenschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es wäre schlechter für ihn gewesen. Das heißt, für ihn wäre es ein negatives Merkmal gewesen, wenn er sallallahu alaihi wasallam hätte lesen und schreiben können. Weil dann hätten ja die Leute ihm gerade vorgeworfen, dass er studiert hätte und gelesen hätte und geschrieben hätte und formuliert hätte. Aber war nicht der Fall. Deswegen in seinem Fall besonders und auch im Fall von, subhanallah, manchmal findet man blinde Menschen. Blinde Menschen, die den Koran komplett auswendig kennen. Was sagen wir über diese Leute? Wer ist für uns besser, wer ist für uns, sagen wir mal, wertvoller in dieser Hinsicht? Eine Person, die blind ist und den Koran auswendig kennt, oder eine Person, die sehen kann und den Koran auswendig kennt? Zweifellos die erste, weil ihre Leistung ist viel größer. Und deswegen die Eigenschaft, nicht lesen, nicht schreiben zu können, kommt auch an. Also wenn einer nicht lesen, nicht schreiben kann und er weiß nichts, das ist schlecht für ihn. Okay? Aber wenn einer wenig weiß, aber kann lesen und schreiben, das ist gut für ihn, weil da kann er nachgucken und lesen und lernen. Aber wenn einer viel weiß und er kann nicht lesen, nicht schreiben, das ist eine Leistung. Deswegen ist es ein positives Merkmal. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib al-shahru indana hakada wa hakada. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wir sind eine Gemeinschaft, die weder lesen noch schreiben kann. Der Monat hat bei uns entweder so und so viel oder so und so viele Tage. Er hat dann mit seiner Hand ein Zeichen gegeben, das sollten 29 oder 30 Tage. Ja? Das war ein Lob. Das war ein Lob, weil er sagte, unsere Umma schreibt nicht und liest nicht. Kann nicht lesen und kann nicht schreiben. Der Monat hat bei uns entweder 29 oder 30 Tage. Deswegen machen wir im Ramadan und Anfang und am Ende von Ramadan, wir berechnen nicht den Monat Ramadan, sondern wir warten ab, bis der Mond gesehen wird und dementsprechend handeln wir. Und alles andere ist falsch. Ja? Das heißt, dass man sagt, man berechnet den Monat voraus um ein Jahr, um 5 Monate, um 2 Tage, vollkommen egal. Und sagt, Ramadan wird sein am Tag so und so viel. Das ist eine Sache, die widerspricht der Übereinkunft der Ulama. Wir kennen keinen Gelehrten von dem Salaf, der gesagt hat, dass man Ramadan bestimmen darf durch Berechnung. Kennen wir nicht. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ihr sollt fasten, wenn ihr den Neumond seht. Und ihr sollt euer Fasten wieder brechen, wenn ihr den Neumond seht. Und weil er gesagt hat, seht, müssen wir uns an dieses Wort halten. Es kommt jemand und sagt, ja, das war damals. Sagen wir, nein. Aus 2 Gründen kann das nicht stimmen. Mindestens 2 Gründen. Erstens, damals wurde berechnet. Die Leute denken immer, heute wurde berechnet. Damals wurde auch berechnet. Er hat doch gesagt, wir berechnen nicht den Monat. Entweder 29 oder 30 Tage, je nachdem, ob wir ihn sehen oder nicht sehen. Damals wurde berechnet. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, kann jemand sagen, ja, damals wurde nicht so genau berechnet oder weiß ich was. Ja? Aber das ist Allahu A'lam. Wenn man die verschiedenen Phasen des Mondes kennt, dann kann man sehr gut genau bestimmen, wann der Neumond sein wird. Sehr einfach. Zweitens, der zweite Grund, warum diese Sache falsch ist, weil unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der spricht aus Offenbarung. Der spricht nicht von seinen eigenen Worten. Was er sagt, ist Wahy. Das ist in manchen Hadithen ganz klar und deutlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Worte, die er sagt, sind ihm eingegeben worden. Wie eine Art Inspiration. Nicht wie der Koran, eine andere Form der Eingebung. Was er sagt, hat Gültigkeit. Was er sagt, ist Gesetz. Ja? Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diese Worte eingegeben, damit er sie sagen kann. Zum Beispiel, sage ich euch, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat den Koran eingegeben bekommen. Okay. Allah sagte, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. Das heißt, wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt. Die Ermahnung ist was? Ha? Die Offenbarung. Welche? Der Koran. So. Wir haben zu, ich will nur gucken, ob ich schläft, das alles. Ja. Wir haben zu dir die Ermahnung herabgesagt, der Koran. Wunderbar, das ist eine Sache. Dann sagt der Prophet, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala Surah An-Nahl, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Damit du den Menschen klar machst, erklärst, was zu ihnen herabgesandt worden ist. Das heißt, die Erklärung ist etwas anderes als der Koran, logischerweise. Okay? Diese Erklärung, woher kommt sie? Selbstverständlich von Allah subhanahu wa ta'ala. Woher soll denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mehr wissen als du und ich über die Ayat des Koran? Er sei denn, Jibril hat es ihm beigebracht. Jedes Jahr, Jibril setzt sich mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam hin und er lehrt ihn den Koran. Der eine liest dem anderen vor und der Jibril erklärt ihm, die Ayat bedeutet das, die Ayat bedeutet das, die Ayat bedeutet das. Sogar im Ramadan, jedes Jahr im Ramadan, das ist im Hadith. Außer in dem Jahr, wo er gestorben ist, hat er es sogar zweimal gemacht. Zweimal ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit Jibril den gesamten Koran von A bis Z durchgegangen. Genauso wie Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, ist einer der berühmtesten Schüler von Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu. Er sagt, ich habe ibn Abbas den Koran so und so oft vorgelesen. Jedes Mal, bei jeder Ayah, bin ich stehen geblieben, habe ich gefragt, was bedeutet diese Ayah? Über 6000 Ayah. Bei jeder Ayah stehen geblieben, sagt ibn Abbas, sagt, was bedeutet diese Ayah? Ich will das wissen. Aber ibn Abbas, der Prophet hat für ihn Dua gemacht und er war einer der gelehrtesten Sahaba und besonders, wenn es um die Erläuterung des Koran geht. Ja? Also deswegen, liebe Geschwister, der Prophet, wenn er etwas sagt und unsere Religion, wir glauben daran, sie ist gültig für alle Zeiten und der Prophet sagte, ihr sollt fasten, wenn ihr ihn seht, dann müssen wir fasten, wenn wir ihn sehen. Wir dürfen nicht sagen, wir fasten, wenn wir ihn berechnet haben und auch wenn wir ihn nicht gesehen haben. Das geht nicht. Das geht nicht. Wer soll das macht? Der hat ein Problem mit dem Hadith. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das so eindeutig gesagt. Und deswegen, liebe Geschwister, man kann nicht sagen, das gilt damals oder sowas. Ja? Weil das würde bedeuten, wenn du so etwas sagst, dann würdest du so aussagen, als wüsste Allah subhanahu wa ta'ala nicht, dass eine Zeit geben wird, wo die Menschen das berechnen können. Ich habe euch gesagt, damals wurde schon berechnet. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte sagen können, ganz einfach, heute Leute, weil wir nicht so gut berechnen können, ihr bitte fastet, wenn ihr ihn seht. Wenn ihr eines Tages zum Mond aufsteigen könnt, okay, und ihr seht das, dann bitte fastet, wenn ihr das berechnen könnt. Hätte er sagen können. Hat er aber nicht gesagt. Und deswegen müssen wir uns daran halten, wie er es gemacht hat. Sallallahu alaihi wasallam. Und außerdem, wenn wir es genauso machen, wie er es gemacht hat, können wir dann falsch liegen? Kann nicht sein. Also wenn ich genauso wie er rausgehe, ein Tag vor, oder in der Nacht des Zweifels, das heißt auf Arabisch, die Nacht, wo man nicht weiß, ist Neumond oder auch kein Neumond. Wenn ich in diesem Abend rausgehe und schaue nach Sonnenuntergang, ob der Mond da ist, genauso wie der Prophet es gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, die Leute vor 1400 Jahren, kann es sein, dass ich dann falsch bin, wenn ich genauso mache, wie sie es gemacht haben? Geht nicht. Ja? Deswegen, die Leute, die es anders machen, sie sind diejenigen, die ein Problem haben, weil sie etwas sagen, was kein Gelehrter von den Salaf gesagt hat. Und Salaf meine ich damit, die Gelehrten der ersten drei oder vier Generationen von damals. Wie dem auch sei, der erste, haben wir gesagt, der erste Aspekt von Al-Qadr bedeutet zu glauben, dass Allah alles weiß, er wusste, was geschehen wird, alles, was geschehen wird, bis zum jüngsten Tag und auch später. Der zweite Aspekt von Al-Qadr, damit dein Iman darüber vollständig ist, damit du kein Problem hast, damit du nicht immer so falsche Gedanken bekommst, damit kein Shaitan dir etwas einflüstert, egal ob ein Mensch ist oder ein Djinn, ist, dass du glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala aufgeschrieben hat aufschreiben lassen, alles, was geschehen wird bis Yawm al-Qiyam. Und zwar heißt es im Hadith in Sahih Muslim, dass der Stift alles aufgeschrieben hat, was geschehen wird bis Yawm al-Qiyamah, 50.000 Jahre bevor Allah Himmel und Erde erschaffen hat. Das fast. Weil Allah wusste, hat er einfach dem Stift gesagt, schreib, und dann hat der Stift alles aufgeschrieben. Punkt. Das ist der zweite Aspekt. Und gemeint ist damit die wohlbewahrte Tafel, Al-Lawh al-Mahfuz, von der Allah im Koran an mehr als einer Stelle spricht. Darauf weist eine Ayah im Koran hin, Alam ta'lam, أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Weißt du denn nicht, dass Allah weiß, was im Himmel und was auf der Erde ist? Wahrlich, dies steht in einem Buch geschrieben. Wahrlich, dies ist Allah ein Leichtes. Der dritte Aspekt ist, dass alles, was Allah subhanahu wa ta'ala aufgeschrieben hat in diesem Lauf al-Mahfuz, oder anders ausgedrückt, alles, was geschieht, liebe Geschwister, in unserer Welt, ist durch Allahs Willen. Es gibt nichts, was in diesem Universum geschieht, es sei denn Allah subhanahu wa ta'ala will es. Ja, das erwähnen die Gelehrten, weil es gibt Sekten, die andere Sachen da gesagt haben. Aber wir glauben fest, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat zwei Arten von Willen. Einmal sagt er zum Beispiel, das ist halal, das ist haram, tu das nicht und das musst du tun, wenn es Pflicht ist. Und dann die Leute machen es oder machen es eben nicht. Diese Art von Wille, das meine ich nicht. Sondern ich meine, das nennt man Irada Shar'iyya auf Arabisch, der gesetzliche Wille. Ich meine den zweiten Aspekt von Wille. Die Irada Kauniyya, das ist Allah, sein universeller Wille. Allah, wenn er etwas sagt, sei, dann ist es. Gibt keiner, der seinen Befehl zurückweisen kann. Gibt es nicht. Deswegen alles, was geschieht in dieser Welt, alles. Alles ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Der vierte Aspekt von unserem Iman an Al-Qadr ist ganz einfach, dass wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat. Alles. Auch dich, deine Eigenschaften und was du tust. Alles ist Erschöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil der Einzige, der nicht erschaffen ist, ist Allah selbst subhanahu wa ta'ala. Ansonsten alle anderen Geschöpfe sind Geschöpfe, weil sie Geschöpfe heißen, weil sie erschaffen sind. Geschaffen sind. Jetzt fragt jemand sich ja, wieso Gelehrte erwähnen das mit Qadar und was hat das dann zu tun, dass Allah alles erschaffen hat? Ja, weil es gibt Sekten, die was anderes gesagt haben. Ganz einfach, ja? Deswegen habe ich euch gesagt, unsere Aqida-Angelegenheit ist ganz einfach, wenn wir diese anderen Aspekte ausblenden, liebe Geschwister. Dann möchte ich noch ein paar Worte verlieren, weil zu anderen Aspekten in diesem Hadith. Und zwar hat er gesprochen über die Engel. Und über die Engel, liebe Geschwister, auch unser Iman und die Engel ist sehr einfach. Wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Geschöpfe erschaffen hat, die heißen Malaika. Und Malaika sind Gesandte Allahs. Allah schickt sie dorthin, wo er will und setzt sie ein für das, was er möchte. Und sie haben verschiedene Aufgaben. Wir wissen, zum Beispiel wissen wir von Jibril alayhi salatu wasalam, dass er der Engel der Offenbarung ist. Dann wissen wir von Mikael oder Mikael, dass er der Engel ist, der verantwortlich ist für den Rizq, wie der Regen zum Beispiel. Dann wissen wir, dass es einen Engel gibt namens Israfil. Das ist der Engel, der in die Posaune stoßen wird. Das heißt, wenn er da rein bläst, dann wird alles sterben, was im Himmel und auf der Erde ist, außer die, die Allah will. Und dann wird er noch einmal daran blasen und dann wird alles wieder lebendig sein. Dann wissen wir, dass es einen Engel des Todes gibt. Ja? Dann wissen wir, dass es einen Engel gibt für der Wächter der Hölle, Malik heißt er. Dann wissen wir, dass es einen Engel gibt, der für das Paradies und so weiter und so fort. Wir wissen, die Engel haben verschiedene Aufgaben. Und die sind erschaffen worden aus Licht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, er sagte, khuliqatil malaikatu min nur. Das heißt, die Malaika, die Engel, wurden erschaffen aus Licht. Und er sagte uns auch sinngemäß, dass die Djinn erschaffen worden sind aus Feuer. Das heißt nicht, dass sie immer noch Feuer sind, weil sonst wäre es ja heiß, wenn sie da wären. Ja? Das heißt, sie sind erschaffen aus Feuer. Du bist auch erschaffen aus Erde. Bist du immer noch Erde? Nein, du bist keine Erde mehr. Ja? Die Engel sind erschaffen aus Licht. Heißt, sie sind immer noch Licht? Nein, sonst würden wir das, also zumindest nicht das Licht, was wir kennen. Ja? Deswegen, liebe Geschwister, wenn etwas erschaffen ist aus einer Sache, Allah subhanahu wa ta'ala, das bedeutet nicht, dass es immer noch so ist, wie es jetzt im Augenblick ist. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und Adam wurde aus dem erschaffen, was euch bereits berichtet wurde. Das heißt also, was Allah im Koran uns über Adam alaihi salatu wasalam gesagt hat. Über die Engel wissen wir, dass sie Flügel haben, 2, 3 oder 4, wie es im Koran heißt. Und der Sunna ist noch erwähnt worden, dass Engel noch viel mehr Flügel haben können als das. Und wir wissen, dass Engel niemals Allah subhanahu wa ta'ala zuwiderhandeln. Und wir wissen noch andere Dinge, die Allah darüber gesagt hat. Dann wissen wir über die Bücher, die Allah erwähnt hat. Wie kann dein Iman an die Bücher Allahs vollkommen sein? Dein Iman an die Bücher Allahs ist zwei Aspekte. Also wenn wir sagen, ich glaube an die Bücher Allahs, müssen wir zwei Aspekte berücksichtigen. Der erste Aspekt ist der detaillierte Glaube. Der zweite Aspekt ist der nicht detaillierte Glaube. Was ist damit gemeint? Über den Koran weißt du einiges, weil du ihn vor deinen Augen sehen kannst und weil du ihn lesen kannst. Da musst du an jeden einzelnen Buchstaben darin glauben. Ja, jeden einzelnen Vokal, alles was drin steht, musst du daran glauben. Aber über die Tora, das Evangelium, da haben wir nur noch Teile davon und du weißt ja gar nicht mehr, was davon richtig ist und was davon nicht mehr richtig ist. Dann über die Schriften von Ibrahim wissen wir gar nichts mehr. Ja? Das heißt also, es gibt Schriften von Propheten, die vor uns waren, die vor uns gelebt haben, von die, über die wir gar nichts mehr wissen. Trotzdem musst du daran glauben. Das heißt, du glaubst, alles, was darin war, ist von Allah subhanahu wa ta'ala gewesen, noch bevor es irgendwie verändert worden ist und verfälscht worden ist. Dann, liebe Geschwister, die Gesandten. Auch über die Gesandten das Gleiche. Über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillah, wissen wir so viel, wie keine andere Gemeinschaft über ihren Propheten weiß. Stellt euch mal vor, die Christen. Die Christen in der Bibel, da gibt es hier und da ab und zu ein paar Sätze, die Jesus gesagt hat. Ja? Wenn du die Sätze zusammentust, die Jesus gesagt hat, das wird vielleicht eine Seite, zwei Seiten, drei Seiten mehr nicht. In der ganzen Bibel. In der ganzen Bibel. Ja? Das heißt, es ist alles, was sie über ihn wissen. Von seinen, oder natürlich von seinen Aussagen gemeint. Seine Beschreibung ist auch noch ein bisschen was da. Okay? Aber Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, keiner von uns kann die Bücher alle aufzählen, in der seine Aussagen geschrieben sind. Das wissen wir. Keiner von uns kennt alle Namen von den Büchern. Ja? Das heißt, wir wissen so viel über ihn, sallallahu alaihi wa sallam, wie keine andere Gemeinschaft weiß über ihr. Die Christen können nicht einmal unterscheiden zwischen Evangelium, Injil und Aussagen von Isa. Kannst du nicht unterscheiden. Schlag das Buch auf, sag mir, was ist von Allah und was ist von Jesus. Weißt du nicht. Wir, alhamdulillah, haben den Koran an einer Stelle und das ist der Koran. Und die Gelehrten haben extra aufgepasst und sie haben extra vermieden, Sachen reinzuschreiben in den Koran, die nicht dazugehören. Und wenn sie was reinschreiben, haben sie es an Rand, abgetrennt mit einem Muster, damit du nicht verwechselst mit dem einen, mit dem anderen. Ja? Und auf keinen Fall in den Text rein oder so etwas. Ja? All dies, damit sie vermeiden, dass auch Uthman, radiallahu ta'ala anhu, als er die Mus'haf geschrieben hat und die verschiedenen Qira'at, verschiedene koranischen Lesarten hat versucht zu schreiben, da hat er nicht irgendwie ein Wort geschrieben, das andere drüber, sondern hat in einem Mus'haf diese Qira'at geschrieben, im nächsten Mus'haf die andere Qira'at geschrieben, damit man das nicht miteinander verwechselt und nicht denkt, das eine ist Korrektur vom anderen oder das andere kann man irgendwie anders lesen oder sowas ähnliches. Der Glaube an den jüngsten Tag beinhaltet die Gesandte habe ich nicht gesagt, Gesandte ebenfalls. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wissen wir ihm detailliert sehr viel. Muss dann alles glauben, was er gesagt hat. Aber die anderen Gesandten, teilweise weißt du nur den Namen und teilweise weißt du gar nichts über ihren Namen sogar. Zum Beispiel im Koran wird über bestimmte Gesandten berichtet oder werden erwähnt, aber wir wissen nicht, wie sie mit dem Namen sogar heißen. Ganz mit Gewissheit. Ja. Dann ebenfalls der jüngste Tag. Was bedeutet es zu glauben, jüngsten Tag? Zu glauben, jüngsten Tag bedeutet, dass du glaubst, dass die Menschen alle sterben werden eines Tages und dass die Menschen eines Tages auferweckt werden und dass dann eine Abrechnung stattfindet und dass es dann eine ewige Hölle gibt oder ein ewiges Paradies gibt und Allah subhanahu wa ta'ala hat für die einen, hat für beide Orte, sowohl für die Hölle als auch für das Paradies, Menschen bestimmt oder Menschen gewusst, dass sie dorthin gehen werden, das wäre ein besserer Ausdruck, wie ich gesagt habe. Und das ist unser Glaube an den jüngsten Tag. Und die Details davon natürlich findet man im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. طيب, liebe Geschwister, das war's, was ich zu diesem Hadith sagen will. Natürlich, der Hadith ist sehr lang, deswegen haben wir auch länger gemacht heute über den Hadith als sonst. Aber ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir doch den einen oder anderen Nutzen daraus genommen haben. Den ersten, der jetzt im Stand ist, den ersten, der zu bitten haben, machen wir eine kurze Pause. Und dann machen wir trotzdem noch, inshallah, eine Viertelstunde oder so Sira über den Propheten zu Hause.